tanzen, fühlen, in das Haar, die Rühlen, mein Gesicht. Und du fühlst dich an meine Brust. Tanzen, Haut an Haut, alles sonst ist weggetaut, was uns trennt. Und du fühlst dich an meine Lust, fühlst dich an meine Lust. Tanzen, Bein an Bein, manchmal auch zwischenrein, ach Gott, und du machst deine Augen zu. Tanzen, Traum an Traum, leise wächst ein Baum, spürst du ihn, und du zitterst unter der Ruhe. Tanzen, spüren, wie wir uns verlieren, ich zu dir, du zu mir. Nein, nicht zappen, du halt still. Die Musik soll, wie sie will, und ich und du sollen, wie wir beide wollen. Und ich und du sollen, wie wir beide wollen. Sollen, wie wir beide wollen.